WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und wir beginnen mit Jacqueline, die ist 23. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jacqueline. Um was geht's bei dir? Ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, über meine Krankheit. Also ich war vorher schwanger. Ja. Hab da eine Fehlgeburt hinter mir gehabt. Mhm. Dann durch die Ausschabe haben die dann erfahren, dass ich Gebärmutterhalskrebs hatte. Mhm. Und direkt nach der OP habe ich dann direkt eine Trennung hinter mir. Direkt nach der OP hast du was? Die Trennung hinter mir. Also ich war verlobt. Ach so, nach der OP dann auch noch die Trennung. Ja, genau. Ja. Wie lange liegt das zurück? Also jetzt ungefähr 2 Jahre. Mhm. Wie geht es dir heute? Ja, heute, nee, also ich kann jetzt nicht so oft mit jemandem darüber sprechen, sag ich jetzt mal. Meine Schwester hat jetzt vor 2 Wochen das Baby bekommen. Mhm. Und es fällt mir sehr schwer, die Kleine irgendwie in den Arm zu nehmen oder wie, wenn sie weint, dann. Ich weiß nicht, dann ist das für mich ein schlechtes Gefühl. Also so ein schlechtes Gefühl. Kannst du es näher beschreiben, warum das so ein schlechtes Gefühl ist? Ja, weil das alles, glaube ich, auf einmal gekommen ist. Weil das Kind war gewünscht. Mhm. Und dann ist halt das Gebärmutterhalskrebs dazwischen gekommen. Mhm. Und und dann kam ja auch direkt die Trennung zwischen meinem Ex-Verlobten. Mhm. In der wievielten Woche warst du? In der wievielten Woche? Ich war in der 6. Woche. Ah ja. Mhm. Dennoch nochmal die Frage, wie es dir gesundheitlich heute geht. Also ich muss heute, also es könnte die Gefahr noch bestehen, dass ich den Gebärmutterhalskrebs noch kriegen könnte. Ich müsste alle 3 Monate zum Arzt, um das zu kontrollieren zu lassen. Mhm. Aber so weit bist du krebsfrei im Moment und musst nur immer wieder zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Genau, genau. Kannst du denn nochmal schwanger werden? Die sagen zu mir, hundertprozentig wissen sie es nicht, aber die vermuten, dass es bestehen könnte. Aber die hundertprozentige Gewissheit können die mir nicht sagen. Immerhin, eine gewisse Hoffnung oder eine gewisse große Hoffnung besteht schon, dass das nochmal klappen könnte. Ja, aber bei mir ist das Problem, ich kann mich nicht mehr binden. Mhm. Mit einem Mann, sag ich jetzt. Jetzt erzähl mir mal ein bisschen genauer, wieso dein Freund, du warst schwanger, du hattest diese schwere Diagnose, die Krebsdiagnose, und dann hat er dich verlassen. Warum hat er dich verlassen? Also ich kann dir das noch von ganz am Anfang erklären. Also ich war mit ihm 4 Jahre zusammen. Ja. Waren zusammen verlobt. Mhm. Dann waren wir dann so weit, dass wir ein Kind wollten. Und dann ist das auch passiert. Mhm. Dann ist das, hatte ich das donnerstags erfahren, dass ich schwanger wurde. Bin dann Freitag bin ich dann zum Frauenarzt, die hatten mir das bestätigt. Mhm. Und Sonntagabend wollte ich dann halt zur Dusche gehen. Und dann habe ich gesehen, dass ich unten blute. Mhm. Und als ich das dann gesehen habe, musste ich dann irgendwie total dringend auf Toilette. Hatte dann irgendwie mich abgewischt und habe dann gesehen, dass mein Embryo da, dass ich das in der Hand hatte. Aber in dem Moment war ich so geschockt durch den Blut, dass ich das nicht realisiert habe. Wie groß war der? Ich weiß nicht, so eine kleine Kugel war das nur. Und das hast du gleich als Embryo erkannt? Ja, nein, nicht sofort. Ich habe ein Gewebe gesehen, aber ich konnte mir das jetzt nicht vorstellen, dass das war. Mhm. Ja, und dann bin ich dann halt zu meinem Ex-Verlobten gegangen. Er sagte direkt, leg dich hin. Ich rufe sofort einen Krankenwagen. Ich sag, mir geht's gut. Wir können auch zusammen dorthin fahren. Mhm. Sagt er, nein, lieber ist es, wenn du dich hinlegst und halt nichts mehr machst und der Arzt kommt hierher. Dann haben die halt gesagt, wir dürften mich hier nicht mehr kontrollieren. Wir müssten halt mit mir ins Krankenhaus fahren. Bin dann mit denen ins Krankenhaus gefahren und dann kam von der Ärztin so eiskalt rübergebracht, ja, tut mir leid, das Kind ist weg. Mhm. Ich komme aber auf meine Frage nochmal zurück. Warum hat dein Freund dich verlassen? Der ist mit seiner sag ich mal, Jugendliebe fremdgegangen. Ist er denn vorher dir auch schon fremdgegangen? Nee, aber das Problem war, sie hat immer in unserer Beziehung eine Rolle gespielt. Sie ist zu ihm auf der Arbeit gekommen, sie hat bei uns angerufen, hat sich für eine Sparkasse, ja, eine Beraterin ausgegeben. Aber dennoch, wie komisch, ihr wart so lange zusammen, dann entsteht ein Wunschkind, wie du es gerade erzählt hast, dann passiert ja auch noch so ein Unglück, du verlierst das Kind und die Krebsdiagnose. Wie erklärst du dir denn, dass genau zu diesem schlimmen Zeitpunkt, für dich schweren Zeitpunkt, dein Partner dich verlassen hat? Also ich denke mal, er konnte nicht mehr warten, weil ich habe ja, wie gesagt, nach der OP durfte man nicht. Und dann musste ich wieder zur Operation, durfte dann wieder nicht. Ich denke mal, darum hat der Kontakt. Wie, du glaubst wirklich, weil du so lange keinen Geschlechtsverkehr ausüben konntest, deshalb ist der weggegangen? Dass ihm das wichtig war. Das glaubst du wirklich? Ja. Das spricht aber nur wirklich nicht sehr für den Mann. Ja. Um nicht zu sagen, das ist unter aller Sau. Wenn man seine Freundin in so einer schweren Zeit verlässt. Deshalb, er ist auch nicht ins Krankenhaus gekommen. Er hatte, also ich wurde dann halt wach nach der Gebärmutterhalskrebs, nach der OP, wurde wach und dann kam eine Schwester und sagte, ihr Mann hat angerufen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Das war das Einzige, was ich von ihm gehört habe. Weißt du, Jacqueline, dann sei froh, dass er weg ist. Dann hat er sein wahres Gesicht in der Situation. Man erkennt die Menschen immer erst dann, wenn man in ernsten Lebenssituationen ist. Wenn es einem gut geht, sind alle immer nett und alles fluppt. Aber wenn es einem schlecht geht, dann kann man erkennen, wer Freund ist oder wer nicht Freund ist. Ja, und das Schlimmste ist ja, ich bin ja von ihm, also nach ihm gezogen. Ich bin in eine andere Stadt gezogen. Ich hatte weder meine Eltern neben mir, weder meine Geschwister oder meine Tanten. Niemand war ja in meiner Nähe. Verstehe, das kam auch noch. Ich musste die Familie von ihm praktisch akzeptieren. Wie seine Mutter musste ich wie meine Mutter akzeptieren, ob ich wollte oder nicht. Es hat sich ja immer nur alles um ihn gedreht. So, und dann, ich denke mal, er kam nicht dafür klar, dass es jetzt mal um mich ging, sag ich mal. Verstehe. Hat die Familie sich dann auch sofort von dir abgewandt, nachdem er sich von dir abgewandt hat? Ja, also die Mutter schon Jahre, weil die hatte Angst, dass ich, sag ich mal, ihr Sohn wegnehmen würde. Mhm. So, jetzt hast du gerade gesagt, du kannst dich gar nicht mehr richtig auf eine Beziehung einlassen. Nein, also ich lerne Leute kennen, das ist jetzt nicht so. Mhm. Aber wenn die jetzt sagen, ich will mehr haben, dann stoße ich ab. Hat das, die Leute fragen. Hat das mit dieser schlechten Erfahrung zu tun, meinst du das? Ja. Ja. Ja. 2 Jahre ist es her, ne, sagst du? Ja. Mhm. Gut. Also, das ist schon ein Schock, den du da erlebt hast. Du hast den Krebsschock bekommen, der Freund hat dich verlassen. Das dauert schon auch eine Weile, ehe man das verkraftet. Ich hoffe mal, dass du darüber doch nach einer gewissen Zeit bald hinwegkommst. Denn das darf ja nicht zur Folge haben, dass du jetzt allen Männern gegenüber so kritisch eingestellt bist, dass du niemandem mehr eine Chance gibst. Das ist ja auch der falsche Weg. Ja, die schlechte Erfahrung bleibt ja. Ne? Also, gut, aber du musst ja auch anderen Leuten... Das ist völlig okay, ich würde auch vorsichtiger rangehen, aber du musst ja auch anderen Leuten eine Chance geben. Es gibt ja auch sehr nette Menschen, die sich wirklich um dich bemühen, auch sehr nette Männer, denen du viel bedeutest. Ja, das ist ja nicht das Problem. Bei mir ist das Problem ja, wenn ich jetzt einen festen Freund habe, und es passiert wieder mit dem Krebs. Oder meine Mama, ich hatte die ganzen Gene von meiner Mama. Diese Blutgruppe, auch die Gebärmutterhalskrebs. Aber sie hatte auch Brustkrebs. Und bei mir besteht ja die Gefahr auch, dass ich dann Brustkrebs bekomme. Ich habe Angst, wenn ich das jetzt alles wieder zurückbekomme, dass der Mann dann auch wieder sagt, ich verstehe. Will ich nicht. Kann ich auch verstehen, wenn du so ein Erlebnis gehabt hast, dass du so denkst. Dennoch, ja, weil ich hatte ja auch keine Zeit, wo ich jetzt, sage ich mal, ich konnte das jetzt bearbeiten. Es ging ja alles, sage ich mal, in einem Monat alles durch. Auf einmal kam das. Ja, dennoch, grundsätzlich möchte ich dir sagen, dass du ein bisschen dagegen wirken musst. Die Alternative würde ja bedeuten, dass du dein Leben lang alleine bleibst. Das kann es ja auch nicht sein. Wenn sich eine Chance ergibt und wenn du einen guten Typ kennenlernst, würde ich schon versuchen, mich wieder anzunähern. Um mit diesem Ganzen doch noch besser vielleicht umzugehen und damit vielleicht zu lernen, damit umzugehen, möchte ich gerne, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst, der dir vielleicht den einen oder anderen Tipp noch geben kann, was zu tun ist. Okay. Jacqueline, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, dass du gesund bleibst und dass dann doch irgendwann eine gute neue Liebe in dein Leben schneit. Und vielen, vielen Dank. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und der Peter ruft dich gleich an. Alles klar, schönen Abend wünsche ich dir. Dir auch, alles Gute, tschüss. Vielen Dank, ciao. 0800 220 5050, das heute ist unsere letzte Fernsehsendung in diesem Jahr. Morgen sind wir ausschließlich im Radio bei 1 Live. Im Fernsehen läuft eine lange Willy Brandt-Nacht und dafür haben wir natürlich unsere Sendezeit zur Verfügung gestellt. Und im nächsten Jahr übrigens sind wir wieder da in der Nacht vom 6. Januar auf den 7. Januar. Hier ist Peter. Peter ist 31. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Peter, um was geht's bei dir? Zwangserholen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig für die Leute an, die es nicht wirklich kennen. Aber nee, lustig klingt so, das glaube ich nicht. Zwangserholen. Nee, so im Alltag ist es auf jeden Fall ein heftiges Handicap. Also du hast das, du leidest darunter. Ja, ja? Genau, genau. Welche Zwangsneurosen sind das? Ja, das sind eigentlich mehr oder weniger nur so Kleinigkeiten. Jetzt so mal ganz doof gesagt, wenn man in der Bahn sitzt, man fährt zur Arbeit, beziehungsweise mehr oder weniger Arbeit ist halt nicht eine ganz wirklich anerkannte Arbeit. Da muss ich dann zum Beispiel, wenn ich aus der Bahn aussteigen will, immer mit dem rechten Fuß rausgehen. Ach. Wenn ich das jetzt nicht mache, ja, dann habe ich den ganzen Tag, ja, wie soll man das beschreiben, halt ein Gefühl, als ob ich was falsch gemacht hätte. Mhm. Aber das verfolgt einem die ganze Zeit. Und das ist jetzt zum Beispiel nur eine Kleinigkeit. Wenn, bevor du weiter sagst, wenn du mit dem falschen Fuß ausgestiegen bist, ja, sagst du, da hast du den ganzen Tag das Gefühl, irgendwie was falsch gemacht zu haben und fühlst dich nicht wohl. Kann man das irgendwie wieder gut machen oder muss man in der Nacht drüber schlafen, bevor es wieder weg ist? Mehr oder weniger drüber schlafen. Man kann das, also mein Psychologe hat mir gesagt, versuch dich einfach so gut wie möglich davon abzuwenden, dass man einfach sagt, komm, das ist jetzt passiert, da kann man nichts mehr dran ändern. Aber es bleibt trotzdem immer im Hinterkopf. Also es verfolgt einen quasi. Man muss echt quasi ein Minimum darüber hinwegkommen. Ja, kann man so sagen. Noch weitere Beispiele. Du wolltest gerade was erzählen. Ja, zum Beispiel auch bei uns zu Hause, wenn man die Tür klinken. Wir haben halt riesige Stahltüren, wenn man zum Keller runtergeht. Und wenn die Klinken nicht oben sind, dann werde ich mehr oder weniger wahnsinnig. Und das kann sich dann teilweise so weit ausarten, also dass ich dann irgendwie mitten in der Nacht nochmal zurückgucke, also zurückgehe und gucke, ob diese dummen Türklinken oben sind. Aber die Türklinken sind doch immer oben. Nein. Bei uns diese Stahltüren, die bleiben unten. Also die diese Feder da drin, die funktioniert nicht. Das hat nämlich Ihr Kollege auch schon mal eben gesagt gehabt. Die gehen leider nicht automatisch. Und es ist halt auch total ballerballer. Es ist ja trivial, ob die so gesehen oben oder unten sind. Die Tür ist zu. Aber ja, die Tür ist zu. Nur die Türklinke ist unten. Verstehe. Es geht ums Prinzip, weil die Klinke muss eben oben sein. Genau, genau. Hast du noch ein Beispiel? Ja, was gibt's denn noch Schönes? Irgendwie Socken ist auch wieder, der rechte Fuß muss als erstes angezogen werden, also beziehungsweise die rechte Socke muss als erstes sein. Das Duschen 5 Minuten vorlaufen lassen. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich mir einbilden, ja, die Dusche wird zu kalt. Es sind eigentlich immer so viele Kleinigkeiten. Das ist jetzt nicht an jedem Tag, sagen wir mal, Moment, die gleiche Macke. Moment, die Dusche muss 5 Minuten muss das warme Wasser laufen? Ja, damit ich weiß, dass es auch wirklich warm ist. Obwohl man ja dran fühlt, dass das Wasser schon warm ist. Ja, absolut. Also ich sehe das bewusst. Also es ist nicht so, als ob ich das nicht merke. Das ist ja eine wahnsinnige Wasserverschwendung, was du da machst. Ja, und auch Stromverschwendung. Und auch Stromverschwendung, natürlich. Ja, klar. Ja, ja. Ja. Was soll man machen? Also ansonsten kann ich halt quasi, wie soll man das beschreiben? Das ist halt sehr schwer zu beschreiben, weil man innerlich die ganze Zeit dann das Gefühl hat, man hätte... man kann das so ein bisschen wie vielleicht ein Aberglaube nachvollziehen. Ja, ja, ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger so ein bisschen sowas haben. Und dann gibt es Menschen wie du, die mehr darunter leiden und die mehr unter dem Diktat von diesen Zwängen stehen. Ja, Und dann ist es natürlich lebensbedrückend oder beeinträchtigend zumindest. Ja, vor allem, weil ich es auch erst relativ spät bekommen habe. Ich habe es ja erst mit 15, 16 circa hat das angefangen. Ja, und jetzt mit 31 jetzt so, nur 15 Jahre hat man das Spiel jetzt mitgespielt. Ja. Man kann jetzt zwischen Psychologen, habe ich gelernt, da einigermaßen mit umzugehen. Aber wenn du gehst zum Psychologen und lässt es in irgendeiner Form behandeln. Ja, ja. Welche Tricks hat er dir denn beigebracht oder verrät er dir, wie man dagegen vorgehen kann? Es gibt keine wirklichen Tricks. Einfach echt für sich selbst sagen, es ist nicht schlimm, es kann nichts passieren. Vielleicht wäre ein Trick, sich aufzuerlegen, immer genau das Gegenteil von dem zu machen, was man eigentlich gerne meint, machen zu müssen. Also dann würde ich wahnsinnig werden. Das würde absolut nicht funktionieren. Weiß man nicht, wenn du eine Woche durchhältst, die Dusche auf, sofort runter, immer mit dem falschen Fuß aus der Bahn, immer mit dem falschen Fuß in die falsche Socke rein. Ja klar, einfach nur, dass man sich jeden Tag so gesehen vor Augen hält, dass es trotzdem funktioniert. Klar, logisch, aber das haut nicht hin, weil wäre eine Maßnahme, aber boah, ne, das wird mich also um Verstand bringen. Also da müsste ich, glaube ich, für ein Jahr lang irgendwo nach Timbuktu, wo mich kein Schwein kennt, damit ich einfach das so einigermaßen mit mir überhaupt ins Reine... Also, ne, hast du den Eindruck, das belästigt dich, so kann man es vielleicht sagen, belästigt dich seit 15 Jahren jetzt ungefähr, dass das schlimmer geworden ist, je älter du wirst? Schlimmer nicht unbedingt. Also mir ist einfach nur aufgefallen, dass ich es mittlerweile immer bewusster wahrnehme. Vorher habe ich es vielleicht öfters mal unbewusst gemacht, wo es mir gar nicht so wirklich, ja, das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, okay, das muss jetzt so sein, ist okay. Ja. Nur irgendwann mit der Zeit hat mich mir auch gedacht, es kann Sinn, wenn zum Beispiel Leute schon in der Bahn lachen, wenn ich mit dem Linken jetzt rausgegangen bin, dann gehe ich teilweise nochmal schnell zurück und gehe nochmal andersrum runter. Da sagen, denken die sich auch, hat den Ratsch im Kopf oder was? Ja, das ist, ja. Für andere Leute sieht das so komisch aus. Hast du noch ein Beispiel? Ja, was gibt's denn noch für Beispiele? Beim Auto einparken. Mhm. Ich muss immer rückwärts einparken. Ich könnte niemals ein Auto vorwärts einparken. Das immer. Ist für mich der Graus. Ich muss immer rückwärts einparken. Da kann man auch stundenlang einen Parkplatz suchen, bis man erstmal rückwärts einparken kann. Allerdings. Versuch mal das Gefühl zu beschreiben, wenn du vorwärts einparkst. Wenn ich vorwärts einparke, okay, da ist jetzt da ich den Führerschein erst mit 18 bekommen habe, ist es für mich eigentlich schon immer automatisch gewesen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie es eigentlich wirklich ist. Also wenn ich vorwärts eingeparkt habe, habe ich direkt automatisch wieder umgestellt. Und ja, also es war einfach, ja, eigentlich das steht falsch, das Auto. Das ist, ja, es muss einfach andersrum stehen. Das ist genauso, wie wenn ich einen Brief schreibe und man sieht einen Rechtschreibfehler. Das muss halt so heißen, dann muss das auch so sein. Das kann man auch gar nicht, dieses Unbehagen kann man nicht letztendlich einem anderen Menschen erklären. Weil es ist sehr schwer. Es ist irgendwie Gaga für einen Fremden, der das nicht so hat. Man kann das nicht nachvollziehen. Das ist ja, vor allen Dingen auch dieses, dass man halt Angstzustände. Ich habe ja schon in einer ganz depressiven Phase über Suizid etc. nachgedacht. Also das macht einen echt bekloppt, weil man beschäftigt sich ja die ganze Zeit damit. Ja, ich kann das insofern nachvollziehen, weil ich zum Beispiel versuche, wenn es irgendwie geht, Aufzugfahren zu vermeiden, weil ich, es ist auch völlig irrational, ich habe Angst davor, nicht vor dem Aufzugfahren, aber ich habe Angst davor, dass das Ding hängen bleibt und ich da gefangen bin in dieser Kapsel. Wobei meine Ratio mir sagt, na gut, dann wartest du da halt ein paar Minuten, drückst auf den Alarmknopf und dann wird schon irgendjemand kommen und das Ding runterkurbeln. Ja, okay. Aber diese Ratio, das ist aber gerade mal annähernd so beschrieben. Also das Gefühl, klar, also das kann man ähnlich, das kann man vergleichen, aber es hat definitiv nichts mit diesem Gefühl zu tun, was dann also in dem Augenblick in mir vorgeht. Das sind echt nochmal zwei unterschiedliche, weil das kann ich jetzt zum Beispiel, wenn man im Glasaufzug hochfährt, dadurch, weil man Höhenangst hat, hat man auch so ein Unbehagen, so ein unsicheres Gefühl. Aber das ist dann, ja, es geht in die Richtung, aber man kann es echt absolut damit nicht vergleichen. Lebst du alleine? Zurzeit. Also das ist leider kaputt gegangen. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man in einer Beziehung ist und solche Macken hat, das ist ja eine Form von Macke, diese Beziehung, dass das ein bisschen nervig ist auch für den Partner. Ja, also ich hatte Glück. Ich hatte eine sehr tolerante Partnerin. Nur, irgendwann, wie soll man das erklären, kam ich mir selbst schon ein wenig doof vor, in der Öffentlichkeit mit ihr rumzugehen, weil sie natürlich dann auch von den Leuten zusätzlich mit schief angeguckt worden ist. Und ja, ich hab nicht verstanden. Was für eine Partnerin war das? Das war in der Realschule. Da habe ich ja damals schon kennengelernt und haben uns irgendwann mal bei Facebook wieder getroffen. Ja, nee, wieso haben die deine Partnerin schief angeguckt? Ja, weil ich dann wieder erstmal, das war nämlich auch so ein geiles Beispiel, das war nämlich das mit der Bahn, deswegen hat sich das auch so eingeprägt, wo wir halt rausgekommen sind. Ich bin halt dreimal hin und her gegangen, weil irgendwie, es hat dann nicht ganz gepasst immer. Und und die Leute haben dann geguckt, und ich will jetzt nicht gegen die türkischen Mitbürger sagen, aber da war halt so eine Truppe. Und die haben sich halt so dermaßen lustig darüber gemacht. Und ich habe mich dann halt für mich und noch zusätzlich für meine Freundin geschämt, weil ich mir dachte, was sollen, das... Also, du bist in psychologischer Behandlung. Das heißt, du bist in guten Händen. Ja, mehr oder weniger. Lass mal dahingestellt. Bringen tut auch nicht wirklich was, aber. Ja, das ist dann das Problem. Da muss man wirklich suchen, bevor man jemanden findet, wo es dann wirklich was bringt. Wie gesagt, das haben alle Leute irgendwie so ein bisschen. Das ist vielleicht ein bisschen tröstlich für dich, aber man muss, glaube ich, aufpassen und du musst ein Auge drauf haben, wenn es anfängt, noch schlimmer zu werden, weil dann wirst du zum Sklave von diesen Zwängen und dann ist dein Leben wirklich komplett eingeklemmt und das darf nicht passieren. Ja, dafür habe ich wiederum zu viel Spaß an anderen Sachen. Also ich habe ja eigentlich, wenn ich die Kicks nicht hätte, so ein schönes Leben. Es sind ja eigentlich echt... Ja, also man kann doch damit leben bei dir. Ja, man muss damit leben. Man muss damit leben. Ist ja das, was mit der Psychologe war. Man muss damit leben. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann mich jetzt natürlich auch einweisen lassen und am besten nur noch über flachen Boden gehen und wo alle Türklinken hochgehen. Das ist ja auch Schwachsinn. Da wünsche ich dir, Peter, dass es nicht schlimmer wird und dass es so auf der Ebene weiterläuft bei dir. Jo, das und dass es sogar ein bisschen besser wird, natürlich. Das wäre das Allerschönste. Ja, da hat der Doktor schon gesagt, das kann ich knicken. Das wird leider nicht mehr der Fall sein. Aber egal, man kann das Beste draus machen. Ja. Und Peter, alles Gute wünsche ich dir. Ja, und einen schönen Morgen noch. Ja, tschüss, ciao. Jo, ciao. So ein komischer Doktor, wenn er sagt, das können sie knicken, das wird sowieso nie besser. Hätte ich eigentlich den Kaffee auch schon auf, wenn der mir das erzählen würde. Michael ist 37, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Michael, um was geht's? Ja, und zwar geht es sich darum, ich bin seit 14 Jahren verheiratet, glücklich kann ich auch behaupten. Ja. Wir haben eine Tochter, die ist 10 Jahre alt. Mhm. Und das Problem ist halt, dass unsere Tochter bei uns im Bett schläft. Und da spalten sich die Meinungen zwischen meiner Frau und mir ziemlich. Wie? Das heißt, die ist 10 Jahre alt und schläft immer noch bei euch im Bett? Richtig, genau. Wo schläft die? In der Mitte zwischen euch, in der Ritze? Entweder in der Mitte oder außen, je nachdem, wie meine Tochter oder wie unsere Tochter das gerade möchte. Das wechselt halt. Jede Nacht? Immer? Jede Nacht, richtig. Das heißt, das Mädel hat noch nie alleine in dem Bett geschlafen? Genau, also es kam mal vor, es war jetzt auch schon längere Zeit her, dass unsere Tochter mal bei ihrer Oma geschlafen hat. Aber das ist, wie gesagt, schon längere Zeit her und das war dann auch mal für eine einzelne Nacht, aber so in ihrem eigenen Bett. Ganz praktisch. Da hatten wir mal einen Versuch gestartet, aber das war es dann auch. Ja, was, wenn ihr jetzt ihr sagen würdet, jetzt da ist dein Bett, hat sie überhaupt ein Bett? Sie hat ein Bett, ja. So, wenn ihr sagen würdet, jetzt ab heute schläfst du da in deinem Bett alleine, was wäre dann? Das kann ich nicht einschätzen, weil unsere Tochter das halt so gewöhnt ist. Mhm. Wie gesagt, das kommt ja hauptsächlich von der Seite meiner Frau aus. Aber sag mal, praktische, intime Frage, ihr seid ein Ehepaar. Genau. Wie läuft denn das mit dem Sex dann, wenn das Kind in meinem Bett ist? Ja, dann gehen wir irgendwie im Nebenzimmer. Also der klassische Sex nachts, morgens im E-Bett findet bei euch nicht statt. Seit 10 Jahren schon nicht mehr. Richtig, genau. Also wie gesagt, wenn wir mal die Gemütslage haben, sage ich jetzt mal ganz frech, sage ich mal, dann gehen wir im anderen Raum, wenn unsere Tochter schläft und ja. Habt ihr denn oft die Gemütslage noch? Naja, nicht so oft, sagen wir mal so. Ich habe es mir schon fast irgendwie so gedacht. Mensch, ich finde das unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich. Ich finde es auch wirklich, das ist komplett unnatürlich. Ein 10-jähriges Kind gehört nicht in das Bett der Eltern. Punkt. Keine Diskussion. Warum will deine Frau das denn? Ich kann es nicht sagen. Also ich vermute, das liegt daran, da unsere Tochter ein Einzelkind ist. Wir hatten vorher, beziehungsweise meine Frau hatte dann vorher mal eine Eileiterschwangerschaft und eine Fehlgeburt, dass sie dementsprechend natürlich unheimlich an ihr hängt. Ja. Ist ja auch schön, klar. Ja, aber man tut einem Kind viel mehr Schaden an, wenn man es so verhätschelt und verzärtelt, wie das offensichtlich deine Frau tut. Ja, vor allen Dingen die Befürchtung, die ich auch noch zusätzlich dabei habe, ist, die geht jetzt mittlerweile in der 5. Klasse. Mhm. Sprich, irgendwann wird das ja mal bei den Schulkameraden eventuell mal rauskommen, dass sie sich verklappert und dass die dann noch gehänselt wird. Auch, das kommt ja noch dazu. Ja, super peinlich, wenn das die Mitschüler rausgingen, die schläfen noch bei Mama und Papa im Bett. Richtig. Ich vermute mal, du hast doch argumentiert mit deiner Frau. Du willst es ja nicht. Ich höre ja raus, dass du es nicht willst. Richtig, genau. Wenn du mit ihr argumentierst, wenn du mit ihr sprichst, was sagt sie denn dann? Ja, meine Frau fasst das dann so auf, dass es sie dann in Anführungsstrichen loswerden will. Ich meine, sie weiß, dass ich meine Tochter liebe, klar, natürlich. Aber sie fasst das dann in dem Moment so auf, dass ich sie halt loswerden will aus dem Schlafzimmer, sprich dann, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, du willst sie auch loswerden aus dem Schlafzimmer. Du liebst das Kind über alles, aber im Schlafzimmer hat es nachts nichts zu suchen. Ja, richtig. So. Halt, wie gesagt, sie fasst es ganz anders auf, ne? Ja, ich verstehe. Wie verhält sie sich denn sonst dem Kind gegenüber? Auch so besonders vorsichtig und verzieht sie das Kind und verhätschelt sie das Kind? Nee, das eigentlich nicht. Also sie fährt jetzt, so tagsüber sage ich mal so, fährt sie, fährt unsere Tochter alleine zu Schulkameraden und sowas. Das Einzige, was wir gesagt haben, wo ich eigentlich auch für bin, wenn sie dann mal irgendwie wegfährt oder so zum Schulkameraden oder Schulkameradin, dass sie kurz durchklingelt, dass sie angekommen ist. Ja gut, das ist ja normal. Das ist ja alles soweit okay. Ja, das ist normal. Nur halt, wie gesagt, die Diskussionen, die haben wir schon so oft geführt und ich habe jetzt in letzter Zeit auch schon die Hoffnung aufgegeben, deswegen nehme ich das einfach so hin jetzt im Moment. Ja. Wie lange soll das denn noch so laufen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das Kind ist 10, das ist nicht mehr lange hin, dann kommt das Kind in die Pubertät. Soll das Kind dann immer noch zwischen euch beiden im Bett liegen? Das ist absurd. Absurd ist das. Das sehe ich auch so. Ich habe teilweise schon an meinen eigenen Vernunft gezweifelt und habe mir überlegt, Mensch, ist das vielleicht doch normal in dem Alter? Nein. Weil ich habe mir das immer einreden lassen, so mit der Zeit, aber das ist ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde das überhaupt nicht normal. Ich finde das völlig an Haaren herbeigezogen. Und sie tut dem Kind auch Schlechtes damit. Das Kind muss doch selbstständig werden. Das Kind hat ein eigenes Zimmer? Das hat ein eigenes, sie hat sogar zwei Kinderzimmer. Sogar zwei Kinderzimmer. Ja, bei uns ist es so, wir wohnen mit der Schwiegermutter in einem Haus, sie wohnt unten in einer separaten Wohnung, wir wohnen oben und sie hat unten praktisch ein Kinderzimmer und oben. Was sagt denn die Schwiegermutter dazu? Die weiß das ja sicher auch. Sie weiß das auch, klar. Sie sagt da überhaupt nichts zu. Ich denke mal, für sie ist das auch normal. Das ist meine Vermutung. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Schwiegermutter, das sind Generationen, die das wahrscheinlich völlig beknackt finden, wenn ein Kind so lange im Ehebett mitschläft. Ich finde, dass du härter da auftreten musst deiner Frau gegenüber. Das darfst du nicht mit dir machen lassen. Ja. Also einmal, weil ich es wirklich völlig unnatürlich finde, aber auch für das Kind ist das nicht gut, für die Entwicklung des Kindes. Ja, wie gesagt, derselben Meinung bin ich auch. Und wie gesagt, ich hatte schon sehr oft drüber mit ihr diskutiert. Und das ist teilweise auch schon, sag ich mal, von der Aussprache her heftiger wurde. Aber wie gesagt, jetzt die letzte Zeit, ich nehme es einfach so hin, weil ich bin mit meinem Latein am Ende auf Deutsch gesagt. Ne? Da würde ich sagen, wenn das jetzt nicht anders wird, dann ziehst du aus und du gehst in ein anderes Zimmer und schläfst da alleine. Also... Das ist ja die einzige Möglichkeit, die dir da zunächst bleibt, wenn deine Frau völlig uneinsichtig ist. Okay. Ja, aber das ist natürlich auch keine Lösung. Die richtige Lösung wäre, wenn ihr beiden erwachsenen Menschen euch einig wärt, so und so machen wir das jetzt. Wir müssen vorsichtig das Kind jetzt entwöhnen. Das ist ja auch noch schwierig, wenn die so lange das gar nicht anders kennt. Aber dann wird es irgendwann auch normal sein. Ich würde das forcieren, das Gespräch mit deiner Frau. Es auch ernster ansprechen und auch klarer sagen, dass du das nicht mehr duldest und nicht mehr willst. Ja, wo es halt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie sich drauf einlässt. Gut, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen und auch, wie gesagt, auch schon ernster, wie du gerade schon sagtest, aber... Gut, das kann sie ja nicht allein entscheiden. Das ist ja euer gemeinsames Ehebett. Da gehören ja zwei Leute zu, das zu entscheiden. Und wenn, dann musst du halt mal erstmal kurzfristig ausziehen aus dem Zimmer. Ihr habt ja offensichtlich da Platz im Haus, dann schläfst du woanders. Okay, ja gut, das könnte man vielleicht mal probieren. Ja, aber ja, klar. Ich bin ganz, ganz entschieden dafür. Mensch, Michael, sowas darf man sich nicht lange bieten lassen, auch nicht von der Ehefrau. Okay. Ist die sonst auch so? Ist die sehr dominant und bestimmt so immer, wo der Weg lang geht? Nee, das eigentlich nicht. Also wir akzeptieren gegenseitige Meinung und die lässt sich auch auf Kompromisse ein und so. Bloß halt, wie gesagt, in dieser Hinsicht habe ich absolut... Pass mal auf, ich mach mal einen Vorschlag. Wir rufen dich mal gleich mal zurück. Das heißt, mein Psychologe ruft dich zurück. Wir geben dir mal eine Anschrift an die Hand von einer Familienberatungsstelle. Okay. Oder dergleichen. Und vielleicht kannst du deine Frau ja mal bewegen, dass ihr mal zusammen zu dieser Beratungsstelle geht oder zu Pro Familia. Dann sitzt ihr mit Fachleuten zusammen und die können euch und ihr vor allen Dingen das mal erklären, was für ein Unsinn sie da veranstaltet. Vielleicht wirkt das mehr, als wenn du nur zu ihr sprichst. Okay? Okay. Gut. Da bitte ich aufzwingen, Michael, der Peter ruft gleich an. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute dir und deiner Familie. Danke. Tschüss, ciao. 1:30 Uhr, fast perfekt. Hier ist Kevin. Kevin ist 23. Guten Morgen, Kevin. Guten Morgen, Domian. Kevin, schön, dass du da bist. Um was geht's? Und zwar geht's darum, ich bin durch eine Handelsvertretertätigkeit, die ich nebenberuflich ausgeführt habe, extrem in Schulden geraten, mehr oder weniger extrem. Du bist nebenberuflich tätig gewesen als Handelsvertreter. Genau. Was hast du denn hauptberuflich gemacht? Hauptberuflich habe ich Berufskraftfahrer gelernt. Mhm. Und ja, wie das halt so ist, das reicht nicht hinten und vorne. Und dann habe ich aus Geldnot quasi einen Nebenjob gesucht. Und was geht's da? Um welche Handelsvertretung? Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann. Nee, Namen muss ich. Was verkaufst du da und was geht's denn da? Das ist ein sehr erfolgreiches Hausfrauenmodell. Also es geht um Plastikschüsseln. Achso. Verstehe schon. Also und sowas bist du über die Lande gereist und hast versucht den Frauen das dann anzubieten oder anzudrehen. Ja, so einfach ist es leider nicht. Also ich muss bei mir halt im Bekannten-, Freundes- und Verwandtschaftskreis anfangen zu suchen, wer Partys ausrichtet, wer sich bereit erklärt, mir zu helfen. Boah, wie mühsam. Da sitzt du dann vor so einem Haufen Hausfrauen und musst denen Plastikschüsseln schmackhaft machen. Ja, das macht mir aber eigentlich Spaß. Also es hat mir Spaß gemacht, bis das alles passiert ist. Ja. So, aber wie kann man sich jetzt damit so verschulden? Ja, das Problem ist, dass man ja quasi selbstständig ist und auf Provision arbeitet. Und da trifft man sich jede Woche mit den Kollegen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und da wird einem halt vorgestellt, verschiedene Wettbewerbe, was man erreichen kann durch seinen Umsatz. Mhm. Je mehr Umsatz, je mehr Gewinne. Mhm. Gut, das verstehe ich. Das verstehe ich. Dann weniger Umsatz, weniger Gewinn. Aber wie kann es sein, dass man Schulden macht? Ja, ganz einfach. Wenn der Wettbewerb heißt, in den nächsten 4 Wochen 2000 Euro Umsatz und man erreicht das nicht, und dann bestellt man halt auch gerne mal was mit, dass man den Wettbewerb erreicht. Ach so, du hast quasi dann gefaked das bestellt, obwohl die Hausfrauen das gar nicht bestellt haben. Richtig. Und du hast die Ware, du hast die Plastikschüsselchen dann zu Hause und gar nicht verkaufen können. Genau. Ach so, jetzt verstehe ich. Wie hoch sind die Schulden? Das hat sich jetzt innerhalb, sage ich mal, zwischen 6 und 8 Monaten hochgeschaukelt auf fast 4.000 Euro. 4.000 Euro? Genau. Das ist ja heftig. Du wolltest eigentlich Geld nebenbei verdienen als Kraftfahrer und jetzt hast du 4.000 Euro Schulden an der Backe. Richtig. Hast du denn jetzt zumindest die Notbremse gezogen und nicht weitere Ware eingekauft? Genau, und zwar, ich habe mich dann halt quasi am Familienstammtisch getroffen und mit jedem darüber geredet und meine Familie hat mich halt unterstützt, hat mir Geld gegeben, dass ich aus den Schulden rauskomme, aber mit der Promisse, mit sofortiger Wirkung aufzuhören mit der Arbeit. Ach so, das ist ja toll. Das heißt, die Familie hat die 4.000 vorgestreckt? Nicht ganz, aber ein guter Teil. Okay, also das Größte ist jetzt erledigt. Musst du der Familie das denn irgendwann zurückzahlen? Ja. Das schon. Aber so wie ich kann und ja. Das ist ja schon mal komfortabel. Ja, aber das ist doch ein guter Deal. Das ist doch toll. Die Familie hilft dir, aber die sagen zu Recht, jetzt ist Schluss. Willst du nicht Schluss machen? Ich habe schon Schluss gemacht. Du sagst das aber so fast schon, als würde es dir leid tun. Das hat mir halt schon Spaß gemacht. Das hat meine Familie halt auch gemerkt. Also es hat mir Spaß gemacht, zu den Leuten zu gehen, mit denen zu reden, über die Artikel, über private Sachen, es war einfach, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Kann ich alles verstehen, aber ich meine, was für ein Gegenargument willst du noch? Du hast nicht genug verkauft und kannst damit keine Kohle verdienen, also ist das der falsche Weg. Richtig, das musste mir halt erst eingebläunt werden, dass das so ist. Mir ist das, so muss ich ja sagen, ein absolutes Rätsel, solange ich dieses Phänomen kenne, dass man auf so privaten Partys diese Plastikschüsselchen verkauft. Die kann ich doch in jedem Kickmarkt oder weiß ich wo oder irgendwo in irgendeinem Supermarkt, kriege ich die doch auch. Warum muss ich die da kaufen? Ja gut, was soll ich jetzt sagen, ne? Nee, wirklich, ich frag mich wirklich, warum kaufen, es sind ja vorwiegend Frauen, diese Plastikschüsselchen in einem solchen Umfeld und kaufen die nicht einfach in irgendeinem Discounter? Ja, die das Zeug kaufen, wissen halt, die Qualität zu schätzen, weil es ist halt einfach eine gute Qualität. Ach so. Man hat, sag ich mal, lebenslang Garantie drauf. Mhm. Das ist halt bei den diversen Discountern nicht der Fall. Ja, lebenslang Garantie. Wenn du so ein Ding für ein paar Euro kaufst und das hält 5 Jahre und es geht kaputt, na gut, dann ist es halt kaputt. Richtig. Ja. Mensch, Kevin, jetzt musst du dir einen anderen, gibt's nicht was anderes, wo du Hausfrauen mit beglücken kannst, indem du die besuchst? Doch, bestimmt, aber. Ich war mal dabei, aber das wäre, glaube ich, nichts für dich. Als Mann geht das nicht. Ich war mal dabei, da haben wir einen Filmbeitrag gedreht. Da besuchten wir so ein Grüppchen von Frauen, gemeinsam mit einer Frau, und die verkaufte diesen anwesenden Frauen Sexartikel. Okay. Also Dildos, Dessous, Sexspielzeug, ja, und so weiter. Da war natürlich gute Stimmung da und die Mädels haben auch ordentlich zugelangt dann und gekauft. Aber ich glaube, das kann man als Mann nicht machen. Nee, kann man nicht. Aber da müsstest du, doch, du könntest vielleicht in die Schulenszene gehen und in Männergruppen das verkaufen. Ja. Nee, das nicht. Nee. Aber das ist ja das gleiche Prinzip wie das, was ich gemacht habe. Ja, ich weiß. Also, weil wir alles auf der gleichen Basis haben. Ja, Kevin. Ich würde mal sagen, dumm gelaufen, aber du bist mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Familie hat dich gerettet. Und warum musst du übrigens, du hast einen Vollzeitjob als Kraftfahrer, als LKW-Fahrer oder was? Busfahrer. Warum muss das noch sein, so ein Zusatzjob? Ja, das finanzielles Polster halt, sag ich mal. Ne? Also man verdient halt nicht die Welt als Busfahrer. Um sich noch ein bisschen mehr leisten zu können und was zurücklegen zu können. Verstehe. Mhm. Also sag mal, ich fahre 38,5 Stunden die Woche und verdiene in dem Job, mit dem man eigentlich immer mit einem Bein im Gefängnis steht, wegen der Personenbeförderung. Ach so. Verdient man halt nicht die Welt, sag ich mal. Ja, also verstehe ich. Zwischen 1800 und 2000. Man steht mit einem Bein im Gefängnis, weil irgendwas passieren könnte und du dann herangezogen werden könntest, eventuell. So meinst du. Genau. Also. Ah, ja, verstehe. Wie auch immer, ich bin kein Berufsberater, ich kann dir nichts anderes, aber sei froh, dass es so über die Bühne gegangen ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin meiner Familie auch sehr dankbar darüber und ja, wollte jetzt halt mal mit dir drüber reden. Ja. Also wenn dir das Spaß macht so mit Leuten und du vielleicht da auch ein Talent für hast, dann sollte es vielleicht irgendwas Ähnliches sein. Aber Vorsicht, ne? Vorsicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe drauf gelernt, auf jeden Fall. Nur das einkaufen, was du auch verkaufen kannst, sonst läuft's schief. Genau, leider. Kevin, viel Glück wünsche ich dir. Ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne, alles Gute, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns hier kostenfrei. Und ich freue mich auf die Nicole, die ist 36. Guten Morgen, Nicole. Morgen, Domian. Nicole, so, über was reden wir beide? Wir beide reden über einen Konflikt von mir, da ich in einer Zwickmühle hänge. Und zwar, ich habe gestern leider meine Oma verloren. Mhm. Und ich fliege aber morgen für 26 Tage nach Thailand. In Urlaub? Ja, mit meiner Familie. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ob ich fliegen soll, um dass ich mit auf die Beerdigung gehen kann, oder ob ich halt den Urlaub mit meiner Familie genießen kann. Wer ist alles die Familie? Das ist mein Mann und meine zwei Kinder von 14 und 11. Ja, die sich alle auf den Urlaub gefreut haben. Die freuen sich wahnsinnig darauf, weil es eine Entspannung ist für sie, weil so viel dieses Jahr passiert ist. Mhm. Jetzt ist deine Oma gestern gestorben. Ist sie ganz plötzlich gestorben? Ja, sie ist friedlich eingeschlafen. War sie krank vorher gewesen? Sie hatte nur Asthma. Also kam der Tod doch überraschend? Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Oma? Das Verhältnis zu meiner Oma war sehr gut. Ich habe meine Kindheit und meine Jugend zum größten Teil bei ihr verbracht. Ah, dann war das fast wie eine Mutter. Ja. Also die Ersatzmutter und Oma auch noch gleichzeitig. Ja. Sie hat auch meinen Cousin großgezogen und ja, sie war für uns eine zweite Mutter. Sage ich dir mal gleich so aus dem Lameng heraus, ich würde nicht fliegen. Ich könnte es nicht. Jetzt ist die Frage, was ist mit deiner Familie? Besteht denn die Möglichkeit, wenn die Familie gerne fliegt, dass du einfach hier bleibst und vielleicht nachkommst? Mein Mann hat schon gesagt, also wenn ich sage, ich bleibe hier, dann bleibt er auch hier. Aber warum? Wenn die Kinder sich darauf gefreut haben und für die Kinder das nicht vielleicht so ein einschneidendes Erlebnis ist wie für dich, du hast deine Oma verloren, einen ganz wichtigen Menschen in deinem Leben, dann kann man den Kindern den Urlaub vielleicht gönnen und du kümmerst dich um alles, was hier zu tun ist. Ja. Gute Frage. Das ist ja die Zwickmühle. Die Oma ist ja, wie du es gerade gesagt hast, relativ plötzlich gestorben. Ja. Das heißt, du konntest dich auch nicht richtig von ihr verabschieden? Sie ist gestern Morgen verstorben, da war ich leider nicht da. Ich muss sagen, ich wohne 300 Kilometer von meiner Familie entfernt. Ach so. Und ich habe dann heute Mittag beim Bestatter angerufen und nachgefragt, ob ich mich von ihr nochmal verabschieden könnte. Und sie haben sie dann für mich nochmal aufgebahrt. Und ich durfte dann auch hinfahren und mich dann von ihr verabschieden. Ach so, du warst heute bei der Oma? Ich bin heute extra hochgefahren und habe mich verabschiedet. Ach so, verstehe. Ja. Wenn ihr so weit auseinander gewohnt habt, dann habt ihr euch ja auch gar nicht so oft gesehen, vermutlich. Doch. Jeden Monat war ich hier oben. Und ich muss sagen, ich wohne in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und meine Oma, die wohnt hier in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Aber ich bin mindestens ein, zwei Mal im Monat bin ich da gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich auch oft telefoniert, oder? Ja, telefoniert nicht so, das hat sie nie gerne gemacht. Mhm. Ich habe sie vor 3 Wochen das letzte Mal gesehen. Und wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Vor 3 Wochen. Ach so. Mhm. Wie kommt das? Ältere Leute telefonieren doch in der Regel ganz gerne. Ja, sie war lieber ein Mensch von Angesicht zu Angesicht. Ah ja, verstehe. Ja. Wie alt ist deine Oma geworden? 83. Ja. Wie war das jetzt heute, als du sie im Sarg gesehen hast und hast Abschied nehmen müssen? War schlimm. Hm. Es war sehr schlimm. Ich habe meine Mutter zur Unterstützung dabei gehabt. Das ist die Tochter von ihr. Mhm. Und auch meine Schwester, meine jüngere Schwester und meine Tante noch. Und weil alleine hätte ich es nicht durchgestanden, da um die Ecke zu gehen und sie da aufgebahrt zu sehen. Und ich muss aber sagen, sie hat da gelegen wie ein Engel. Also kein verzerrtes Gesicht und sie war super gepflegt da gelegen. Und wie lange warst du bei ihr? Fast eine Stunde. Ja. Ist denn eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung geplant? Eine Feuerbestattung. Ja, aber kann man denn dann doch nicht alles unter einen Hut kriegen? Ihr fahrt für was hast du gesagt, für 26 Tage? Ja. Dann kann man das doch so machen, dass die Beerdigung dann stattfindet, wenn ihr zurückkommt. Dieses Jahr ist es leider der letzte Termin, um diese Feuerbestattung noch durchzuführen. So hat es uns die Bestatterin erklärt und sonst würde es sich bis Mitte Januar ziehen. Wäre das so schlimm? Solange müsste man die Frau aufbahren. Ach so. Mhm. Ja. Für wann ist denn jetzt die Beerdigung geplant? Für den 20. Dezember. Das ist nächste Woche Sonntag, Freitag. Ne? Freitag. Freitag. Mhm. Freitag, ja. Genau. Mhm. Ja. Also ich habe das jetzt gerade so spontan gesagt, was meine Person anbelangt. Das darfst du jetzt nicht so auffassen, dass ich dich verurteilen würde, wenn du in Urlaub fährst. Das ist wirklich eine ganz individuelle Entscheidung. Mhm. Du hast ja heute wahrscheinlich auch viel, wenn du alleine warst, so in der Stille so hin und her überlegt, zu was tendiert denn eher dein Herz? Dass ich meine Familie nicht enttäusche. Mhm. Aber zu der Familie gehört halt auch meine Oma. Mhm. Ja, und ich weiß, sie hätte es nicht gewollt, dass ich alles abgeblasen hätte, um jetzt halt... Aber noch quasi ich verstehe. Noch eine andere Idee. Könntest du denn nicht doch die Beerdigung abwarten und du fliegst dann nächste Woche und hast dann einen etwas kürzeren Urlaub? Und bist dann bei deiner Familie und deine Familie hat auch ihren gesamten Urlaub. Das habe ich heute Morgen im Reisebüro nachgefragt und leider sind alle Flüge danach ausgebucht. Das wäre eine gute Möglichkeit, glaube ich, gewesen. Ja, das habe ich alles nachgefragt. Ich habe auch nachgefragt, ob die Reiserücktrittsversicherung in Kraft treten würde. Sie würde es in vollem Umfang machen. Mhm. Ja, und wie gesagt, die Reise jetzt zu verschieben, nur für mich, ist alles ausgebucht. Was sagt denn deine Mutter und die Schwester? Was sagen die? Meine Mutter hat gesagt, ich soll fliegen. Mhm. Weil, wie gesagt, meine Oma wollte es bestimmt nicht, dass ich alles kaputt mache dann. Mhm. Weil wir haben uns an für sich diesen Urlaub in Anführungszeichen verdient, weil mit mir selber dieses Jahr sehr viel passiert ist. Und weil ich muss dazu sagen, ich habe 2 Schlaganfälle erlitten. Mhm. Ich bin bei einer Brust-OP fast draufgegangen. Alles in diesem Jahr? Alles in diesem Jahr. Ich habe auch 2 Bandscheiben-OPs hinter mir, die auch kompliziert waren. Also ein schweres Jahr. Es war ein verdammt schweres Jahr. Wenn du das so durchspielst, du fährst in Urlaub, glaubst du, dass du das auch dann so genießen kannst, im Urlaub zu sein? Ich glaube, die erste Zeit auf keinen Fall, vor allem nicht an dem Tag, wo ich weiß, dass sie beerdigt wird. Mhm. Ich habe auch mit meinem Mann schon darüber gesprochen, dass wenn wir fliegen, dass ich mich an dem 20. zurückziehen werde und quasi in meinen eigenen Gedanken dann auf der Beerdigung dann bin. Nicole, und das ist eine gute Idee. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Du hast heute Abschied genommen von deiner Oma. Ja. Du glaubst, du kennst deine Oma gut. Wenn die Oma jetzt entscheiden sollte, die würde auch sagen, Mädchen, fahr mal. Mhm. Ne, sagst du. Du hast ein schweres Jahr gehabt, dann würdest du sagen, Mädchen, fahr mal. Dann fährst du, und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Dann, du weißt genau, um wie viel Uhr die Beerdigung ist. Genau. Das können deine Verwandten dir ja sagen. Dann gehst, das weiß ich schon. Genau. Dann gehst du dort in einen Tempel oder wo auch immer hin, wie du das möchtest, und wirst diese Stunde eine ganz stille Zeit verbringen und deiner Oma gedenken und für sie da sein. Und vielleicht doch deine Kerze anzünden oder was auch immer. Genau, dann, das habe ich auch vor dann. So, und dann zelebrierst du die Beerdigung deiner Oma. Es geht ja immer sowieso nur um das Gedenken an den Toten. Für dich auf der anderen Seite der Welt, aber das ist völlig egal. Du bist im Herzen bei deiner Oma. Das finde ich eine gute Lösung. Genau. So, und wenn du zurückkommst, gehst du sowieso nochmal ans Grab und kannst da lange nochmal innehalten und an sie denken und irgendwas auch nochmal für sie hier machen. Aber am Tag der Beerdigung für sie da zu sein in einem anderen Land, finde ich auch komplett in Ordnung. Mach das so, mach es so. Du hast ein schweres Jahr gehabt, und wenn die Familie sich so drauf gefreut hat. Ja. Ich habe es gerade so spontan gesagt, da wusste ich, habe ich den ganzen Zusammenhang noch gar nicht so kapiert. Insofern meine ich das jetzt sehr, sehr ernst. Mach es. Ja, meine Freundin hat mir auch noch einen Rat gegeben, dass ich vielleicht ein Bild von ihr mitnehme. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo halt sie in die Erde gelassen wird, dass ich dieses Foto verbrenne in einer Schüssel und es dann dem Meer übergebe. Mhm. Dass ich dann quasi sage, so, ich lass dich los, ich lass dich gehen. Ich hab gerade noch eine ganz andere Idee. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich spreche sie trotzdem mal eben aus. Vielleicht könntest du ja sogar über Handy die Feierlichkeit mithören. Mhm. Ich weiß nicht, ob das geht, ob das gut ist. Ich sag's mal eben so vor mich hin. Ja, das wär noch eine Möglichkeit. Wäre ja vielleicht auch noch eine Idee. Ja. Aber vielleicht ist das zu viel Technik und bist du konzentrierter, wenn du alleine da sitzt und genau so ein Ritual vielleicht auch machst für deine Oma. Das finde ich alles gut. Mach es so. Ja, mach es so. Ich glaube, ich werde es auch tun. Mhm. Ja. Dann wünsche ich dir, und dann kannst du auch guten Gewissens verreisen und kannst dich dann da auch entspannen und fährst nicht gewissensbelastet dorthin. Ja. Ja? Mhm. Liebe Nicole, dann wünsche ich eine gute Reise und ein tiefes Angedenken an deine Oma, während du unterwegs bist. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wir sind, ich sag's nochmal, wieder da nach der Weihnachtspause in der Nacht vom 6. Januar auf den 7. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, aber noch mal bei 1 Live. Hier ist Daniela und Daniela ist 46. Guten Morgen. Hallo? Hallo, ja. Bin da. Hallo Daniela, grüße dich. Um was geht's bei dir? Um meinen sehr dominanten Vater. Um den dominanten Vater? Ja. Ja? Ja, ist dominant. Erzähl mal ein bisschen von deinem Vater. Also er lebt noch? Er lebt noch, ja. Und er ist 67. Ja. Meine Mutti ist 66 und er pflegt meine Mutter momentan. Und das macht uns sehr große Sorgen. Ach, er pflegt die Mutter. Die Mutter ist sehr schwer krank. Ja, die hat einen 5. Schlaganfall gehabt. Mhm. Und um das mal ganz klar zu sagen, mein Vater hat seinen Lebensinhalt daraus bezogen, andere Leute zu unterdrücken und zu beherrschen. Das ganze Leben lang? Ja. Das heißt, das hat er mit euch, mit der ganzen Familie gemacht? Ja, ja. Er hat dich auch unterdrückt? Ja. Was heißt konkret unterdrückt? Mir ging es aber noch gut. Meiner Schwester ging es schlechter. Also meine Schwester war, meine Mutti war sein, wie soll ich sagen, er hat, das war sein Ebenbild, was er immer haben wollte. Als meine Schwester zur Welt kam, meine ältere Schwester, die war genau das Ebenbild von meiner Mutti. Mhm. Und das hat sich dann auf sie übertragen. Also, und ich habe immer vermutet, dass da irgendwas passiert ist. Mhm. Erzähl mal von dir, was hat er mit dir gemacht? Ich war leider Gottes, also zum Glück, nicht sein Beuteschema. Ich sollte eigentlich ein Junge werden, wurde ein Mädchen. Mhm. Und war auch optisch nicht so das, was er sich vorgestellt hat, blond und blauäugig. Beuteschema klingt nach sexuellem Missbrauch. Ja. Das heißt, der Vater hat deine Schwester sexuell missbraucht? Ja. Dich nicht? In einer gewissen Weise schon, ja. Was hat er gemacht? Er hat mich aufgeklärt. Also er wollte mich aufklären, in Anführungsstrichen, und hat nebenbei, also onaniert. Mhm. Mhm. Aber er hat dich nicht vergewaltigt? Nein, hat er nicht gemacht. Das ist schon schlimm genug, was er gemacht hat, finde ich. Und dann hat er auch Fotos von uns gemacht, von mir und meiner Schwester, die jenseits von Gut und Böse waren. Was zum Beispiel? Da mussten wir nackig posieren, nur mit einer Strumpfhose, mit einer Perlenstrumpfhose an. Die Brustwarzen golden hat er uns angemalt. Er hat euch die Brustwarzen golden angemalt? Ja. Da wart ihr wie alt? Ich war vielleicht so 10, 11. 10, 11 und die Schwester? Ja, 2 Jahre älter. Hm. Der hat euch die Brustwarzen gold angemalt? Ja. Ihr hattet das an, was du gerade geschildert hast. Und dann, was musstet ihr machen? Ein Ententanz. Ein Ententanz? Ja. Wie ein Ententanz? Den Ententanz. Hat er da Musik zugespielt? Ja. Und wo musstet ihr hintanzen und oder rumtanzen? Er wollte das so. In dem Zimmer hin und her? Ja, nee, da tanzt man nicht hin und her. Den Endtanz macht man auf einer Stelle. Ach so, mein Gott, ja. Ich hab das. Das war bei uns in der Stube und das wollte er so. Und da haben Tränen nichts genützt und alles. Also der hat das durchgedrückt, ohne Wenn und Aber. Kam das öfter vor? Nee, relativ selten. Mit mir zumindest zusammen. Nochmal eine Frage, wieso musstet ihr die Brustwarzen gold anmalen? Die hat er uns angemalt. Oder wieso hat er die gold anmalen? Was wollte das? Das wollte er so. Kein Mensch weiß warum. Ja. Mhm. Hat er dich geschlagen auch? Ja. Oft? Ja. Wohin und wie hat er dich geschlagen? Überall hin. Also ich hab da, also unsere Mutti hat nicht selten uns mit Essigwasser abgewaschen, weil dadurch die Blutergüsse nicht so stark wurden. Ja, es gibt nur dich und deine Schwester oder auch noch einen Jungen. Ja, auch mein Bruder, der wurde auch sehr viel geschlagen, ja. Hat er mit dem auch solche perversen Spielchen gemacht? Nee. Immer mit euch Mädchen? Ja. Und mit der anderen Schwester noch mehr? Noch mehr. Weil die sein Beuteschema war? Die war Beuteschema, ja. Aber all das hat dann offensichtlich eure Mama mitgekriegt? Mehr muss oder weniger? Ich irgendwie vorwerfen, ja, muss ich ihr vorwerfen, doch. Er hat ja die Fotos rumgezeigt, die er von uns gemacht hat im Bekanntenkreis. Und da kann mir niemand erzählen, dass meine Mutti da nichts gemerkt hat. Also das ist. Der hat, ja die einen Vorwurf nicht mehr machen. Jetzt, sie ist so krank. Der hat Fotos von euch gemacht, auch mit den goldenen Brustwarzen und zeigt das in der Er hat das gefilmt. Und das hat er rumgezeigt bei anderen Leuten. Ja. Und da ist nicht jemand aufmerksam geworden und hat den irgendwie bei der Polizei gemeldet. Nein. Jetzt ist eure Mutter sehr schwer krank. Ja. Wie behandelt er denn jetzt die schwer kranke Frau? Mein Eindruck ist, ich habe leider Gottes einen sehr schlechten, ich habe keinen guten Eindruck, weil ich komme nicht mehr ran, ich kann das nicht mehr steuern in keiner Art und Weise, aber mein Eindruck ist sehr schlecht. Es gab eine Situation, wo er mir geschildert hat, er hat sie übers Bett geschubst, weil sie was nicht machen wollte, wie er es wollte, und hat sie dann über Stunden dort liegen lassen. Was für ein Ich habe ihn dann angesprochen, dass es unmenschlich ist, und da wurde er sehr ausfallend. Ihr habt ihn offensichtlich dann auch nie später, als ihr dann erwachsen wart, angezeigt. Ja, das Problem war, dass meine Schwester dieses, wo es dann wirklich signifikant war, sie hatte sich erst jetzt vor einem halben Jahr geöffnet. Die hat sich dir erst vor einem Jahr geöffnet? Vor einem halben Jahr. Aber du wusstest doch eigentlich auch was da los war, ne? Ich hab immer geahnt. Ich verstehe schon, das war dann trotzdem ein Tabu bei euch und man hat sich nicht getraut. Genau. Jetzt bist du 46, das heißt, das ist so lange hing das irgendwie als Schatten über eurer Familie. Und nichts ist passiert. Nochmal zu deiner Mutter. Welche Erkrankung hat deine Mutter? Sie hat einen 5. Schlaganfall gehabt. Und ist halbseitig gelähmt. Und war schon vorher sehr krank. Also. Kann sie noch sprechen? Ja, also halbwegs. Ist sie noch bei klarem Verstand? Relativ, ja. Aber mein Vater lässt nicht zu, wenn ich anrufe. Also ich wohne in Dresden, sie wohnen bei Hannover, und er lässt nicht zu, dass ich mit meiner Mutter alleine sprechen kann. Das heißt, wenn du sie besuchst, kannst du auch nie mal alleine mit ihr sprechen? Nein. Und du hast die begründete Angst, dass er sie auf jeden Fall schlecht gepflegt, wenn nicht sogar misshandelt? Ja. Da musst du die Behörden einschalten. Haben wir schon versucht. Also als unsere Mutti den 5. Schlaganfall hatte, waren wir in der Klinik und haben klipp und klar richtig mit dem Pflegedienst da geredet, mit dieser Pflegefirma, die das da weiterführend macht, und haben klipp und klar gesagt, dass wir denken, dass unser Vater ein Alkoholproblem hat, und haben alles richtig tacheles geredet. Meine Schwester ist da also auch aus dem Alkohol gekommen, und wir haben dort richtig alles gesagt, unsere Bedenken, und es wurde nicht reagiert. Es wurde nicht reagiert. Dann müssen wir gleich mal in Ruhe überlegen. Es fällt mir spontan eine Anzeige bei der Polizei an, mit der Geschichte, mit der Hintergrundgeschichte, was er mit euch gemacht hat. Glaube ich, wird man euch hundertprozentig ernst nehmen. Was man aber jetzt klug anstellt, das werden wir dir gleich mal im Hintergrund sagen, weil die Sendung ja gleich vorbei geht. Die Schwester, wohnt ihr auch so weit weg von deinem Vater und deiner Mutter? Nein. Also ihr wohnt alle recht weit weg von der elterlichen Wohnung. Gott sei Dank. Naja, Gott sei Dank einerseits. Andererseits für deine Mutter ist es natürlich die Hölle wahrscheinlich, wie wenn sie da nur an ihm hängt und von ihm abhängig ist. Ja, gut, Daniela, du legst bitte auf, wir melden uns gleich und alles weitere im Hintergrund, okay? Okay. Bis gleich, tschüss. Ciao. Dir schöne Weihnachten. Dankeschön, dir auch, tschüss. So, in der Technik heute Nacht Henrik Hage. Morgen sind wir noch einmal da im Radio bei 1 Live, im Fernsehen nicht. Und generell sind wir nach der Weihnachtspause wieder da in der Nacht vom 6. Januar auf den 7. Januar. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage Tschüss und Bye-bye und auf Wiederhören. Bis morgen. Tschüss.